Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Stuttgart beat 2-0 in the complete defense. Brilliant stuff! Oh, it's got in for the goal of the season! Hallo liebe VfL-Fans, Freunde des Wölferadio, hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe. Ja, 0-0 gegen Augsburg war zu wenig. Und jetzt sind wir punktgleich mit der Relegation, weil Mainz gewonnen hat. Was machen wir damit? Kommen bei mir wieder die Fans zu Wort in einer echten Premiere. Ich habe das erste Wölferadio-Familieninterview dabei, was sich dahinter verbirgt, gleich dann hier in der Sendung. Und dann spreche ich mit Peter Ahrens. Er ist von Spiegel Online und Experte und Fan von Borussia Mönchengladbach. Im Blickpunkt. Jetzt geht die Nein! Riesenchance für die Wokorigi. Die Wokorigi aus 4 Metern frei im 5-Meter-Raum. Bringt den Ball mit dem Kopf nicht im Tor unter, sondern ja, spielt ihm rechts am Tor vorbei. Eine 1000-prozentige Chance, die der VfL Wolfsburg liegen lässt. Diese Chance verwertet. Und das kann doch gar nicht sein. Da habe ich schon die Ehrenrunde gemacht und abgedreht zum Jubeln. Dass dieses Ding nicht drin ist, das gibt es doch gar nicht. Ja, so hat sich's angehört bei Wölferadio Arena Live, wer zugehört hat am vergangenen Freitag. Da hat man schon gemerkt, wie einem das nahe geht und wie man da mitfiebert. Hat mich selber so ein bisschen über mich erschrocken. Aber ja, so ist das, wenn man da auf der Tribüne auch mitfiebert und es einfach nicht fassen kann, was wir da an Chancenverwertung hingelegt haben. Also das Spiel gegen Augsburg, das hätte auf gar keinen Fall unentschieden ausgehen dürfen. Dafür waren genug Chancen da. Wenn du Pech hast, kassierst du vielleicht auch noch einen Unterzahl, als er dem Heber da an die Latte macht. Da habe ich auch schon gedacht, das gibt's doch gar nicht. Aber ja, so ungefähr ist dann die Gefühlslage gewesen, wie ihr es gerade gehört habt. Und das sind natürlich dann so Dinge, die man dann auch schwer hinterher verarbeiten kann, zumal wenn es dann auch noch so läuft wie am Montag, dieses ganz komische, krumme Ding da in Mainz da mit dem 2-0 und diesem ja, Videoschiri-Beweis da, das ist ja meinetwegen, mag es inhaltlich korrekt gewesen sein, aber es ist ja keine Art und Weise, dass, wie das dann da zustande gekommen ist. Also ich finde es sehr, sehr merkwürdig und ja, jetzt haben halt die Gegner profitiert davon. Und da müssen wir mal gucken, wie wir da jetzt rauskommen. Schön ist natürlich, dass wir trotzdem das alles in der eigenen Hand haben. Und ich, ganz ehrlich, Leute, ich habe keinen Bock mehr auf diese Zitterei. Wir hauen jetzt da, ich will nicht sagen, wir hauen Gladbach weg, aber wir gewinnen das Spiel am Freitag und dann ist gut. Ja, und dann haben wir wieder ein bisschen Luft und dann machen wir da noch was zurecht. Und ich glaube auch nicht, dass dann die anderen Mannschaften, die hinter uns stehen, da hinten raus auch nochmal so die Luft bekommen und dann auch nochmal ja, ihre Ergebnisse einfahren. Und das muss reichen und das muss hinhauen für uns. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr da großartig drüber zu sammeln in dem Zusammenhang. Das muss jetzt einfach funktionieren. Aber lass uns noch mal kurz bei Augsburg bleiben, bei dem Spiel, weil da hat man ja wieder einiges gesehen. Also die Mannschaft hat sich lange schwer getan, vor allen Dingen auch in der ersten Halbzeit und ja, dann auch nicht die Chancen rausgespielt. Und als dann die Luft beziehungsweise die Lücke da war, die Luft vielleicht auch, aber die Lücke da war durch den Platzverweis, da hat man dann schon gesehen, dass man dann gewillt ist, das auch zu nutzen. Und dann gab es ja auch einige Möglichkeiten. Die Origi-Chance war ja für mich noch die größte. Paul Jäckel trifft noch mal die Latte da und das sind alles so Sachen, Robin Knoche aus 1 Meter drüber, kurz vor Schluss nochmal Paul Verhaag, also da waren ganz, ganz viele Chancen dabei, die man sich rausgespielt hat und ja, wo einfach nur der Ball nicht über die Linie wollte, beziehungsweise wo das unser großes Problem ist, dass wir da keinen Torjäger auch letztendlich drin haben. Bruno Labbadia hat ja schon vor dem Anpfiff aufgewartet mit einer kleinen Überraschung, nämlich was die Aufstellung anbetraf durch die Ausfälle von Gila Vogi und auch Camacho, so im defensiven Mittelfeld so ein bisschen Not ausgebrochen, in Anführungsstrichen, und hat Bruno Labbadia einfach eine Tugend draus gemacht und umgestellt und hinten eine Dreierkette auflaufen lassen mit Jäckel, Udokai und Knoche. Und das schauen wir uns mal kurz an. Also Paul Jäckel sowieso wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht mit 88% Passquote, 68,4% gewonnene Zweikämpfe, 2 Torschussvorlagen noch gegeben, eine Flanke, 2 Torschüsse selbst abgegeben, 10 Kilometer gelaufen. Also das ist eine super, super Leistung gewesen wieder von Paul, von unserem Youngster, der fast noch sein erstes Saisontor gemacht hätte. Also auf den können wir weiter bauen. Das ist eine super Geschichte. Robin Knoche, 90% Passquote, 46% gewonnene Zweikämpfe und Felix Udokai, 97 Passquote sogar. Und ja, da fällt er ein bisschen ab, 38% gewonnene Zweikämpfe und ist ja dann hinten auch raus, weil er zu spät dran war, ja, mit einem dummen Foul, möchte ich mal sagen, dann auch vorzeitig vom Platz gegangen. Das ist sehr, sehr ärgerlich gewesen, weil uns dann wieder eine Alternative fehlt. Und nach dem Spiel hatte ich in der Mixzone auch die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen, und da war auch noch so ein bisschen, ja, sichtlich geknickt. Gerade ist noch, ja, bin ich einfach enttäuscht, bisschen vom, klar, vom Ergebnis und dann noch von der dummen Aktion von mir. Das ist, ja, wo ich lernen muss. Hinter mir war ja auch noch Robben, glaube ich. Ich war jetzt nicht der letzte Mann, wo ich jetzt unbedingt hätte rein müssen, so in der Art und Weise. Aber ja, wo ich dann angesetzt habe zur Grätsche, wusste ich schon, das, ja, war dumm. Ja, total sympathischer Kerl, Felix Udukay. Ganz toll, dass er da auch jetzt das auf seine Kappe da genommen hat und auch gesagt hat, ich muss lernen, sehr selbstkritisch das Ganze. Also solche Spieler brauchen wir. Mach dir da jetzt keinen großen Kopf. Das ist schon ganz anderen passiert und die haben sich hinterher nicht so selbstkritisch hingestellt. Und deswegen finde ich das super, dass du das machst. Du wirst deinen Weg gehen, also mit deinen Qualitäten, das ist unbestritten, und du wirst auch dem VfL weiterhelfen. Und ich hoffe auch noch und ich denke auch noch in dieser Saison. Deswegen mach dir da jetzt nicht so einen Kopf. Ja, ansonsten können wir die sportliche Analyse auch relativ schnell abhaken. Überlegen gewesen, einfach das Tor nicht gemacht und entsprechend nicht gewonnen. 17-9 Torschüsse hat der VfL abgegeben. 50-50 waren die Zweikämpfe. Ballbesitz 60-40. Die angekommenen Pässe 85%, Augsburg nur 70. Da hat man auch dann den Gegner relativ gut unter Druck gesetzt. 9-7 Flanken. Und ja, Tracking können wir uns, glaube ich, sparen, weil ja Augsburg dann so lange in Unterzahl gespielt hat. Aber da ist man insgesamt 113 Kilometer gelaufen. Das ist alles gar nicht so verkehrt, glaube ich. Und ja, 7-5 Ecken hat man auch noch rausgeholt. Und ja, ist man ja aus meiner Sicht deutlich und klar besser gewesen. Vielleicht kann man noch von der Laufdistanz nochmal sagen, hier Mali, Verhaag, Didavi, Arnold, Knoche, Jeckel, jenseits der weit der 10 Kilometer, Paul Verhaag und Yunus Mali sogar über 11, Yunus Mali fast 12 Kilometer abgerissen. Also was das angeht, ist das schon mal gut, auch was so die individuellen Sprints halt angeht. Da ist Nani Di Marta ganz weit vorne, hat man wieder gesehen, dass er da sehr viel gearbeitet hat, aber dann auch ein bisschen das Glück gefehlt hat. Und das ist natürlich dann auch, wenn Divock reinkommt, das ist dann nochmal eine ganz andere, ja, ich glaube nochmal eine ganz andere Qualität. Nani ist einfach noch nicht so weit, glaube ich. Und ja, bin ich mal gespannt, wie dann Bruno Labbadia dann auch das Ganze für Gladbach berücksichtigen wird. Was ja auch noch ein großes Thema war vor dem Spiel, und da war ja auch die Frage, inwiefern nimmt das die Mannschaft auf, nämlich die Geschichte rund um den VfL und ja, die ganze Aufsichtsrat-VW-Geschichte und so weiter und so fort. Und ja, da hatte ich auch oder die Gelegenheit mit Kuhn Castells, der ja auch wieder eine, Anführungsstrichen, fehlerlose Partie abgeliefert hat gegen Augsburg und ja, unser großer Rückhalt ist in dieser Saison, sage ich an dieser Stelle auch gerne nochmal. Der hat sich da auch nochmal letztendlich auch zugeäußert. Okay, das ist unser Arbeitgeber, aber der VfL ist der Fußballverein und wir müssen dafür sorgen, oder wir sind dafür verantwortlich, dass es sportlich oder dass wir unsere Leistung bringen, und nur darauf sind wir fokussiert, und ja, alles weitere, wenn da was Wichtiges sein soll, bekommen wir das mit, aber bisher haben wir noch nichts mitbekommen. Ja, also für mich ist das erstmal ein gutes Zeichen, dass da die Mannschaft sich offensichtlich nicht ablenken lässt, beziehungsweise dass Bruno Labbadia und der Trainerstab das hinbekommen, die Mannschaft da fernzuhalten von dem ganzen Trubel, und ja, man sich dann tatsächlich aufs Sportliche konzentrieren kann. Also ich hatte auch nicht den Eindruck, dass die Mannschaft auf dem Platz abgelenkt wäre von irgendwas oder dass da irgendwie drumherum was Einfluss nehmen könnte, und ja, das finde ich auch letztendlich gut. Und ja, Robin Knoche hat sich da entsprechend auch nochmal geäußert. Aber wie gesagt, wir müssen uns jetzt erstmal um die Situation kümmern, die wir hier haben. Und alles andere können wir im Moment nicht beeinflussen, das, zumindest nicht die Mannschaft, das müssen andere machen. Und von daher versuchen wir uns hier auf unser Spiel zu konzentrieren, auf die Situation, die wir haben, und da alles reinzulegen. Und wie gesagt, ich muss der Mannschaft auch heute wieder ein Kompliment machen. Wie gesagt, auch da wieder sehr geschlossen gearbeitet, ein gutes Spiel abgeliefert und leider nicht belohnt. Ja, das könnte ja dann am Freitag gegen Mönchengladbach schon ganz anders aussehen. Und zwar dann vielleicht, wenn ihr euch auch belohnt. Da würde ich mich jedenfalls drüber freuen. Bin ja auch dann vor Ort in Mönchengladbach und sehe mir dann hoffentlich einen Auswärtssieg an. Wäre so, so wichtig. Aber die Situation beim VfL auch jetzt nach und rund um das Augsburg-Spiel, das möchte ich auch gerne besprechen mit meinen ersten Gästen. Nordkurve. Ja, und via Skype eine kleine Premiere hier bei mir im Wölferadio, nämlich das erste Mal, dass es einen Familientalk mit VfL-Fans sozusagen gibt. Ich habe mir nämlich eine VfL-Familie heute eingeladen als Gäste, und das sind die Muschaliks, Jens, Melli und Devin. Schönen guten Abend. Hallo. Ja, im Chor. Wunderbar, wunderbar. Allesamt VfL-Fans, allesamt Supporters-Mitglied so ungefähr und ja, mit dem VfL eng verbunden. Ja, und da kommen wir doch gleich mal zur aktuellen Situation. Wir 0-0 in Augsburg, Mainz gewinnt 2-0, alle jetzt punktgleich da unten, zusammen dann auch mit Freiburg. Melli, wie bewertet ihr denn die Situation momentan, wo der VfL drin steckt? Ja, schwierige Geschichte, würde ich sagen. Also wenn wir das jetzt nicht aus eigener Kraft schaffen, also wir müssen es aus eigener Kraft schaffen, ansonsten sehe ich schwarz. Obwohl das Spiel gegen Augsburg, ja, ist dann natürlich auch noch Pech dabei. Vom Spielerischen her fand ich es gut. Ich fand auch, die Mannschaft hat irgendwie an dem Spieltag gezeigt, dass sie den Kampf angenommen haben. Aber leider hatten wir kein Glück an dem Tag. Jens, bei Melli spricht so ein bisschen Skepsis mit. Da, wir müssen das irgendwie selber packen, auf die anderen können wir uns nicht verlassen. Siehst du es ähnlich? Ja, auf jeden Fall. Wie Melli schon gesagt hat, also gegen Augsburg haben wir nach der gelb-roten Karte eigentlich relativ gut gespielt, fand ich. Da haben wir auch ja, vom Kampf her alles richtig gemacht. Nur Pech im Abschluss, ne? Und darauf verlassen, dass die anderen die Punkte nicht holen können, weiß Gott nicht, wie man es jetzt angesehen hat. Devin, wie hat dir denn das Spiel gefallen gegen Augsburg? Konntest du es denn sehen, obwohl es so spät war? Ich war im Stadion und ich fand es auch eigentlich ganz gut. Nur auch die Chancenverwertung war nicht so super an dem Tag. Origi und Paul Jäckel hätten das ein oder andere Tor machen können und ja. Wer ist denn der schlimmere Fan von beiden, Mama oder Papa, wenn die neben dir sitzen? Wer geht denn da am meisten ab? Mama. Schön. Stimmt das so? Kann die Mama das bestätigen? Kann ich bestätigen, ja. Das heißt, du hältst dich da auch nicht zurück, sagen wir es mal so. Auch wenn, gerade wenn der Junior dabei ist. Nee, aber das kennt er ja. Also er hat ja eine gute Erziehung genossen, was das Vereinsleben angeht. Und ja, seitdem er laufen kann. Und ja, er wird überall mit hingeschliffen und ist ja natürlich voll mit dabei. Und ja, gut, da kann ich auch nicht an mich halten, wenn es eine Situation gibt, über die ich mich aufregen muss, sei es am Radio, im Stadion oder in Diskussionen mit anderen Fans, auch anderer Vereine, da stehe ich zu meiner Meinung, ja, da bin ich auch voll dabei. Devin, wenn ihr in der Schule über den VfL sprecht oder bei den Kumpels oder im Sportverein, wie ist das da gerade oder redet ihr gar nicht so gerne drüber, wie es beim VfL momentan läuft? Die meisten sind gar keine VfL-Fans, wir haben eher Dortmund-Fans in unserer Mannschaft, Bayern-Fans. Ich bin mit der Einzige, der eigentlich Wolfsburg-Fan ist und deswegen sprechen wir auch nicht so oft darüber. Hast du denn beim VfL Lieblingsspieler? Ja, Brooks. Ach, der Brooks, ja, der ist ja momentan verletzt, das ist natürlich schade. Ja, leider. Jens, wie ist denn das so mit der ganzen Familie? Wie habt ihr euch eigentlich gegenseitig mal angesteckt? Oder wie muss man sich das vorstellen? Und wie läuft das überhaupt, wenn alle irgendwie dasselbe Hobby haben, auch so an Spieltagen? Habt ihr ein Ritual oder so, wie das abläuft? Oder mit Auswärtsfahrten? Kommt Devin da immer mit? Wie muss man sich das vorstellen bei euch, ganz praktisch? Also Auswärtsfahrten, dadurch, dass Devin selber Fußball spielt und ich da der Trainer bin, ist eher selten, dass wir das mitmachen. Es geht halt zeitlich nicht. Und bei den Heimspielen, da geht es dann schon nach dem Aufstehen quasi los. Ne? Wird schnell gefrühstückt, dann wird sich fertig gemacht. Und ich glaube, meist so gegen 11, 12 fahren wir dann schon rüber nach Wolfsburg. Ja, sind dann noch im Fanhaus anzutreffen. Da essen wir meist noch unseren Burger. Und dann sind wir eigentlich auch die Ersten, die in der Nordkurve stehen. Wir schließen quasi das Stadion auf, glaube ich. Das wollte ich nämlich fragen, wie ihr da so eingebunden seid. Supporters-Mitglieder habe ich schon gehört, habe ich schon gesagt. Wie ist das für euch auch so Freundetreffen, das soziale Miteinander? Wie wichtig ist euch das? Ja, wir seitdem wir die Dauerkarten haben, das ist seit 2006, stehen wir eigentlich auch immer an dem gleichen Fleck in der Nordkurve. im Block 7. Und klar, man kennt sich halt, die Leute, die da ringsrum stehen, und man kommt auch immer in Gespräch und man freut sich auch auf die Leute, um die wieder zu treffen. Und es werden natürlich Leute, die da nicht hingehören, werden auch dann gnadenlos weggeschickt. Das macht dann Melli, oder was? Ja, ich gehe mal vorweg. Genau, das passt ganz gut. Die nächste Frage, nämlich der Verein produziert ja sehr viele Schlagzeilen im Moment. Melli, wie bewertet ihr das denn so? Auch so gerade die Situation drumherum, vielleicht auch die Stimmung, wie sie unter den Fans herrscht, gerade auch so in der Nordkurve. Wie nehmt ihr das wahr, so auch gerade so als Family? Also ich finde, Medien können sowohl natürlich durch ihre Schlagzeilen lobend eine lobende Auswirkung haben auf das Ganze. Sie können natürlich aber auch alles nach unten ziehen. Und ich finde, also so von der Wahrnehmung her unter den Fans, also Arbeit, Fußball, Leidenschaft, wenn wir das als Wolfsburg-Fans nicht leben, also dann lebt es niemand. Und ich finde, den Zusammenhalt ist der Zusammenhalt untereinander, der ist nach wie vor da. Und wird nach wie vor jeden Spieltag mehr gefestigt. So wirkt das auf mich zumindest. Und so sind auch die Leute in der Nordkurve dann unterwegs. Und wenn neben dir nicht mitgesungen wird, ja, dann wird derjenige dann nochmal angebufft und erinnert, dass wir hier in einem Fußballstadion sind und der Support durchaus erwünscht ist. Jens, wir haben es ja auch gesehen nach dem Spiel Augsburg. Da ist trotz des 0-0, als die Mannschaft in die Kurve kam, da gab es ja auch Applaus. Wie hast du das gesehen? War es auch genau die richtige Situation, da auch nochmal so zusammen, um den Zusammenhalt zu demonstrieren? Also ich finde generell, dass man in so einer Situation die Mannschaft stärken muss und nicht da rumpfeifen oder die Mannschaft bedrohen. Und ich bin auch der Meinung, dass der Abstiegskampf letztes Jahr so in der Fangemeinde was bewirkt hat. Ne? Der Zusammenhalt ist viel größer und der Support ist wesentlich stärker geworden dadurch, finde ich. Also es hat durchaus positive Dinge gehabt. Und jetzt natürlich wieder, ne? Was wir eigentlich nicht mehr wollten. Und wie siehst du die ganzen Schlagzeilen, die auch so abseits des Fußballplatzes, also nicht nur das Sportliche, sondern auch das Drumherum, an, was das anbelangt? Ja, ist halt der VfL Wolfsburg, ne? Die kleine graue Maus. Und okay, Volkswagen spielt immer eine gewisse Rolle. Da kommen wir ja auch, wenn mal eine Woche keine Schlagzeile ist, dann wäre das ja ein Unding, ne? Ist mal eine Woche Ruhe, dann wird wieder irgendwas anderes ausgepackt. Und ich weiß nicht, ob man das unbedingt so zum Verein rübertragen muss. Keine Ahnung. Devin, was erwartest du von der Mannschaft auch in den letzten vier Spielen? Die Frage stelle ich euch allen gleich noch, so quasi so zum Abschluss. Aber von dir würde ich immer gerne wissen, so auch, du spielst ja selber, ne? Weißt, welche Position? Ich spiele im Sturm und die Mannschaft, die muss an den letzten Spieltagen nochmal alles geben, damit wir auch die Klasse halten. Oh, ja, so einen Stürmer wie dich könnten wir dann ja gebrauchen. Wie viele Tore hast du schon gemacht diese Saison? Kann ich mir erzählen. So viele? Okay. Das waren 29. Ach, 29, okay. Ja. Ich wollte gerade sagen, sonst muss Papa Trainer mal aufschreiben da das Ganze, wenn er nicht weiß, wie viele Tore. Nee, finden wir auf fußball.de. Genau, bei Fußballdaten. Ja, aber dann quasi nochmal auch ernst gemeint dann tatsächlich die Frage, Jens und Melli zum Schluss. Was erwartet ihr jetzt auch letztendlich dann von der Mannschaft auf dem Platz, vom Trainer vielleicht auch? Also wie ist so die Marschroute auch? Wie würdet ihr es angehen für die letzten vier Spiele? Ich hoffe erstmal, dass keine neuen Verletzten dazukommen und dass der ein oder andere, der eben noch verletzt ist, wieder dazustößt, denn so ein bisschen erfahrene Leute fehlen schon. Ich meine, jetzt gegen Augsburg, der Jeckel, der hat das richtig gut gemacht. Vielleicht fehlen auch so eine Leute, die da ein bisschen unbedarft daran gehen. Und ich hoffe, dass die Spieler die Köpfe freikriegen. Wir unterstützen die dabei und dann mit Kampf, die müssen ja nicht mal schön spielen, einfach nur durch Kampf noch ein paar Punkte holen, die wir ganz dringend brauchen. Und Melli mit dem Schlusswort? Ja, das werden harte letzte Spieltage, aber durch unseren Zusammenhalt in der Fanriege und den Zusammenhalt in der Mannschaft und durch Kampfgeist und unseren Trainer werden wir die Klasse halten, auf jeden Fall. Jawohl, das wollten wir doch mal hören. Ein bisschen Optimismus zum zum Schluss, auch wenn es schwer werden wird. Ja, das war die Premiere im Wölferadio, das erste Familieninterview, und zwar mit den Muschalix, sind Supporters-Mitglied und ja, VfL-Fans by the heart, hätte ich fast gesagt, grün-weißes Blut. Jens, Melli und Devin, ich danke euch für das Gespräch. Dankeschön. Ciao. Kurzpassspiel. Nächster Ärger für Eintracht Frankfurt-Manager Freddy Bobic. Der hat es ja nicht nur schwer, weil er gerade auf der schwarzen Liste steht von Uli Hoeneß und Karl Rummenigge. Junge, wie kannst du denn da auch irgendwie was Kritisches in die Richtung von Bayern sagen? Das geht doch gar nicht. Ja, aber jetzt hat er schon wieder Ärger, nämlich in sein Haus. Er hat nämlich noch ein Haus in Berlin, ist jetzt eingebrochen worden. Und er hat natürlich die Polizei verständigt. Die kann aber offensichtlich nichts tun, denn die Einbrecher hatten angeblich eine Einstiegsklausel. Kuriose Szenen auch jetzt beim DFB-Pokal, Bayern gegen Leverkusen. Da ist ja nach Schlusspfiff das halbe Stadion noch sitzen geblieben, bis das Schiri-Gespann abgereist war. Ja, nicht, dass man noch was verpasst, wenn die Mannschaften schon in der Kabine sind und plötzlich wieder raus müssen. Beim FC Everton in der Premier League gibt es eine ungewöhnliche Maßnahme, nämlich die Fans sind verärgert über ihren Trainer grundsätzlich und jetzt hat der Club gesagt, okay, dann stimmt doch über Sam Allardyce, so heißt der Mann, dann mal ab, wie gut ihr drauf seid. Und ja, wenn er wahrscheinlich zu wenig Stimmen kriegt, muss er wohl gehen. Auf einer Skala von 1 bis 10 soll der Trainer bewertet werden. Den Trainer bewerten von Fans und auf einer Skala von 1 bis 10 abstimmen, ob er Trainer sein darf, so macht's der HSV doch schon seit Jahren. Kombinationsspiel. Ja, und das Kombinationsspiel im Wölferadio spiele ich mit einem alten Bekannten und ja, nicht nur Fan, sondern auch Experte für den kommenden Gegner des VfL Wolfsburg, nämlich Borussia Mönchengladbach. Und das ist Peter Ahrens von Spiegel Online. Grüß dich, Peter. Hi. Ja, 1-5 in München, nach eigentlich gutem Beginn, noch auf die Hose gekriegt. Woran lag's denn? Man gewöhnt sich dran langsam. Nach dem 1-5 gegen Leverkusen, 1-6 in Dortmund in dieser Saison, fehlte das eigentlich noch in der Sammlung. Höchste Niederlage seit 86, habe ich gelesen. Das ist ja schon, ist ja nicht so üblich bei euch da in München. Also, es fing ja sogar noch so richtig gut an. Das fand ich ja schon fast unfair, weil ich vor dem Spiel hatte ich mit der Saison eigentlich schon so wunderbar abgeschlossen gedacht, also in dieser Saison wird es sowieso nichts mehr werden. Und dann führen sie 1-0 nach ein paar Minuten auch noch durch Drimmic. Gemeinerweise macht einem das dann wieder Hoffnung, aber die ging ja dann auch wieder relativ schnell zunichte. Ja, woran lag es? Sie haben einfach komplett nach dem 1-0 wieder in ihren alten Rückrundenmodus sind sie zurückgefallen, haben sich versteckt, haben versucht irgendwie dieses 1-0 möglichst lange zu halten, statt nach vorne irgendwas zu machen. Ich glaube, die Statistik war ja nach 10 Minuten 4-0 Torschüsse für Borussia und am Ende waren es dann 19-4 Torschüsse gesamt. Also es kam kein einziger mehr dazu. Und ja, so kann man natürlich auch in München dann auch überhaupt nicht auftreten, ne? Weil dann, also es hieß ja immer, das sei eine Münchner B-Elf gewesen, dagegen verwahre ich mich immer so ein bisschen, wenn man sich die Namen anschaut, nur weil Lewandowski mal nicht gespielt hat, ist das für mich noch lange keine B-Elf, aber gegen so eine Mannschaft bekommt man dann auch wirklich dann auch einfach dann die Bude voll. Das ist ganz schön bitter, weil man das Gefühl hatte, nach dem 1-2 hat sich die Mannschaft dann auch überhaupt nicht mehr gewehrt oder es war irgendwie ihnen allen klar, dass das Spiel verloren geht. Ja, und dass es dann wirklich wieder so hoch wurde, ist schon ein bisschen tragisch. Klingst so ein bisschen gedämpft, was das angeht. Auch klang eben schon so ein bisschen durch die Bewertung der Saison. Auch eher negativ aus deiner Sicht. Wo habt ihr denn dann noch Ziele? Fragen wir es mal so. Ja, das Verrückte ist ja, dass es sogar immer noch Ziele gibt. Ich glaube, der Punktabstand ist jetzt 6 Punkte zu Platz 5 oder Platz 6. Das ist ja immer noch möglich. Theoretisch auf jeden Fall, aber sogar auch praktisch. Man könnte tatsächlich sogar noch in die Europa-League-Plätze kommen, aber wenn man sich anschaut, was die anderen Mannschaften jetzt so in Rückrunden gespielt haben, die da drüber stehen, dann hat man es eigentlich auch echt nicht verdient. Also die Rückrundentabelle habe ich mir nochmal angeschaut. Ich glaube, da steht Wolfsburg auf 15 und Borussia auf 14. Die Rückrunde war wirklich, wirklich verkorkst, muss man sagen. Also es ging, glaube ich, noch am dritten Spiel der Rückrunde ging es noch um Platz 2 in Frankfurt. Und jetzt können sie wirklich froh sein, wenn sie Platz 8 halten im Moment. Also da ist einfach nichts mehr gelaufen. Und natürlich kamen Verletzungen, aber der Kader ist eigentlich noch breit genug, dass man auch sagen kann, da haben einfach viele Leute ihre Leistung einfach nicht gebracht. Also auch Leute, gerade in der Offensive, Hazard, Stindl, Raphael, der natürlich auch oft gefehlt hat. Von solchen Leuten kann man einfach dann auch mehr Tore einfach erwarten, ganz banal. Und viele, also man, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, das waren nie mehr als 2 Treffer oder sowas im Spiel. Und manche auch noch wirklich glücklich. Also die Rückrunde hat mich echt ganz schön frustriert, muss ich sagen. Was man ja so mitbekommt bei euch, eben gerade wegen dieser, ja, ich glaube auch schwierigen Rückrunde, sind so Unmutsäußerungen der Fans, vor allen Dingen auch bei den Heimspielen. Beschreibt doch mal, was bei euch da los ist. Ja, ich kann diese Unmutsäußerungen schon nachvollziehen. Es gibt ja so ein Mythos, dass man die eigene Mannschaft nicht auspfeift, aber da muss man wirklich schon sehr, sehr duldsam sein, um das zu vermeiden, weil ich habe mir mal angeschaut oder mir mal überlegt, wie überzeugend hat die Borussia in dieser Saison gespielt, welche Spieler haben mich wirklich überzeugt, und dann ist mir wirklich nur eines eingefallen, das war die Partie in Hoffenheim der Hinrunde, die sie gedreht haben, das war eben auch noch ein Auswärtsspiel, also da haben viele Gladbach-Fans das auch gar nicht vor Ort mitbekommen. Ansonsten war es wirklich oft langweilig, kein überraschender Fußball, kein begeisternder Fußball, kein Fußball, wo man wirklich gedacht hat, es geht nach vorne, sondern einfach auch viel Geschiebe hin und her quer, was man wirklich auch schwer auch anschauen konnte. Und wenn man wirklich irgendwie sagt, Fußball, Bundesliga ist langweilig, dann war der Fußball der Borussia in dieser Saison wirklich dafür ein Aushängeschild. Ja, wirklich, also wirklich Beispiel geben, muss man sagen. Ja, das klingt natürlich auch so durch. Ich meine, für uns sind so Spiele gegen Gladbach allein schon wegen der Personalie Dieter Hecking ja immer was Besonderes. Das wirkt aber, als hätte er bei euch da einen schweren Stand momentan. Ja, das Interessante war ja, als er gekommen ist im Vorjahr, lief es ja auch gleich besser. Also man muss wirklich sagen, dass er auch da mit seiner unaufgeregten und ruhigen Art da auch wirklich, glaube ich, eine gute Ansprache hatte. Und also es hatte mich echt überzeugt, der Anfang der Rückrunde der vergangenen Saison. Aber es fing schon an, dass es bröckelte zum Ende der Spielzeit. Und auch da war es ja dann am Ende auch ein Tabellenplatz, der nicht zu den Europa-Fleischtöpfen gereicht hat. Aber das haben natürlich viele auch gesagt, das lag an der desaströsen Hinrunde noch unter Schubert. Und in dieser Saison, es fing gleich an mit dem Derby-Sieg, besser kann es ja eigentlich nicht beginnen. Und da hatte man gedacht, naja, Hecking hat wirklich jetzt auch inzwischen hat er auch inzwischen genug Zeit und hat auch seinen Weg gefunden. Und diese Kombination Eberl und Hecking hätte man eigentlich auch gedacht, das passt. Ich würde auch immer noch sagen, dass die beiden sich durchaus gut verstehen und gut kommunizieren, auch gut miteinander klarkommen. Sie sind auch schon auch so ein bisschen ähnliche Typen, die nicht so sofort irgendwie an die Decke gehen und so eine ruhige Arbeit machen, die ja in Gladbach eher geschätzt wird. Ach, der Eberl, der geht doch gern mal hoch. Er geht inzwischen auch gern mal hoch, aber ich glaube so intern oder so im Umgang ist er eher so der unaufgeregtere Typ und auch derjenige, der, glaube ich, also mit dem man reden kann, auch als Spieler und auch als Trainer. Genau dieses Unaufgeregte, irgendwann hatte man das Gefühl, ist es vielleicht eine Spur zu weit nach unten gedimmt. Also, dass man das Hacking dann vielleicht auch nicht mehr schafft, die Leute wirklich, ja, also zu motivieren in einer Weise, sagt so, jetzt müsst ihr echt mal hier, jetzt geht's nicht mehr mit dieser ruhigen Art, jetzt muss ich wirklich mal sowas von auf den Tisch klopfen. Das kann er sicherlich auch und das hat er sicherlich in Wolfsburg auch mal gemacht. Aber, ja, hat nur leider dann zum Schluss auch nichts mehr gebracht. Also, genau. Und er scheint wirklich auch so ein Trainer zu sein, der nach einer gewissen Zeit, und diese Zeit scheint sogar noch irgendwie schneller zu gehen von Station zu Station, ich will nicht sagen, sich verbraucht, das würde ich nicht sagen, aber schon Schwierigkeiten hat, das aus einer Mannschaft wieder herauszukitzeln, was eigentlich drinsteckt. Vielleicht ist er da auch einfach zu wenig überraschend. Vielleicht kann er einfach auch diese Impulse nicht mehr so geben nach einer gewissen Zeit, weil er so sein Pulver mehr oder weniger verschossen hat. Ich hatte sonst immer gedacht, Hacking ist so ein personifizierter Platz 5, so, wo man irgendwie nie denkt, das geht nie so ganz nach oben, so, auch wenn er in Wolfsburg mal so einen Peak hatte, wo es so schien, als könnte er da hinkommen. Aber man stürzt damit auch nicht richtig ab. Und das ist natürlich jetzt auch wieder so, aber es stellt natürlich letztlich auch nicht zufrieden, weil eigentlich die Ansprüche in Mönchengladbach höher sind. Aber Favre kommt nicht wieder. Das wäre natürlich, ehrlich gesagt, wäre das tatsächlich ein Traum, weil ich glaube... Wäre das echt vorstellbar? Also gerade nach dem Abgang und der Nummer mit Eberl damals? Ja, es wäre vorstellbar. Also ich glaube, okay. es gibt tatsächlich, also in breiten Kreisen im Verein, eine Sehnsucht nach Lucien Favre. Es haben tatsächlich viel weniger Leute in Mönchengladbach das Übel genommen, als es von außen transportiert wurde. So, ne? Also dieser Abgang war natürlich Favresk. So, es war einfach, das haben aber ganz viele gesagt, ja, das ist halt typisch Favre gewesen. So, ne? Und haben gesagt, so ist er halt. So, das war so diese Haltung. Statt das von außen wurde es ja eher so gesehen, also er ist ja komplett verbrannt jetzt für Jahre nach so einem Abgang. Währenddessen, glaube ich, in Mönchengladbach selbst viele, ja, die ihn eh immer so als, ja, das ist halt so ein schräger Vogel und der ist halt auch besessen und der ist halt auch ein bisschen merkwürdig. Der ist halt nicht mit normalen Maßstäben zu messen. Das wurde eher so ihm immer attestiert und deswegen passte dieser Abgang auch so wunderbar da rein. Und dass er jetzt natürlich zum Beispiel in Dortmund als Favorit mitgehandelt wird, zeigt ja auch, dass in der Branche selbst wahrscheinlich das ihm gar nicht so nachhängt, wie man das von außen gedacht hat. Und in Mönchengladbach selbst würde ihn, glaube ich, in der gegenwärtigen Situation jeder mit Kusshand nehmen, weil man das Gefühl hat, ja, das ist jemand, der wirklich den Impuls setzt mit seiner eben merkwürdigen Art, ist eben anders als viele andere und das wird, glaube ich, dann auch gebraucht und ich glaube, so junge Kerle oder auch Spieler, die vielleicht auch schon auf der anderen Seite schon 3-4 Trainer hatten, die denken dann auch, oh, das ist ja mal was Neues, das ist jetzt was anderes, da reagiere ich jetzt doch mal drauf. Ja, ist interessant, hätte ich gar nicht so eingeschätzt. Du bist ja nicht nur unterwegs in Sachen Fußball und Sport im Allgemeinen, sondern wer dich dann auch auf Twitter letztendlich verfolgt, äußerst dich ja auch so allgemein zum Zeitgeschehen. Wollte einmal wissen, wenn du dann von der Entfernung mal so auf Wolfsburg drauf schaust, also jetzt nicht nur fußballerisch und wie die Mannschaft momentan drauf ist, was macht der Verein für dich für einen Eindruck momentan? Auch jetzt ganz aktuell waren ja die ganzen Ereignisse rund um VW, was ja einen massiven Einfluss auch hat auf den VfL. Wie nimmt man das, weil du ja gerade auch so das von draußen drauf gucken angesprochen hast, wie es in Mönchengladbach gewirkt hat? Also was glaube ich, was fatalst ist, was man so sagen kann, aus meiner Sicht, ich habe den VfL Wolfsburg im letzten halben Jahr fast komplett aus den Augen verloren. Weil es war vorher immer ein Verein, auf den man einfach geguckt hat, auf den, also auch wenn es mal schlecht lief und auch wenn es Häme gab und so weiter, das gab es natürlich in massiver Art und Weise, gerade eben wegen der Verquickung mit VW, war es doch auch immer ein Verein, der durchaus Reizpunkte gesetzt hat und der immer auch, also über den man sich auch aufgeregt hat oder ein Verein auch, über den man spottet, ist ja immer noch auch ein Verein, den man wahrnimmt. Und mein Gefühl ist so, dass das immer weniger wird und eben für mich persönlich auch so ist, dass ich manchmal auch die habe spielen sehen und dann ein, zwei Spieler dann erstmal das erste Mal wahrgenommen haben überhaupt, weil die so wenig Schlagzeilen gemacht haben und der ganze Verein so grau geworden ist einfach, dass es eigentlich das Traurigste ist, was man so einem Verein nachsagen kann. Weil man kann natürlich eine graue Maus sein, aber Wolfsburg war eigentlich nie wirklich eine graue Maus. Wolfsburg war ambitioniert. Und klar, das hängt auch wieder mit dem Konzern zusammen und mit dem Geld, das da im Spiel ist, mit den Zielen, die man hat, dass man auch mit den Namen, die man sich natürlich auch rangeholt hat im Laufe der Jahre. Und das ist alles weg. Und das ist so das, ich finde, das ist die Aura, die ist einfach verschwunden. So, ich will nicht sagen, der Glanz, das ist ein viel zu großes Wort für eine Stadt wie Wolfsburg vielleicht. Aber es ist ja immer ein Verein, an dem sich auch andere Fans gerieben haben zum Beispiel. Ne? Und so wie es jetzt zum Beispiel zuletzt mal mit Leipzig noch getan haben. Was auch, glaube ich, ein bisschen jetzt abbröckelt. Aber in Wolfsburg ist es wirklich komplett weg. Und so, ich nehme inzwischen Spiele von Wolfsburg nur noch so ja, fast nur noch statistisch zur Kenntnis, mehr oder weniger. Ne? Ich habe mir dann tatsächlich, weil es natürlich, es war jetzt natürlich auch gemein, weil ich wusste, dass wir miteinander sprechen, habe ich mir dieses Freitagabend das Spiel tatsächlich in kompletter Länge angeschaut gegen Augsburg. Das war jetzt natürlich auch wirklich kein Leckerbissen. Ich habe es kommentiert. Ich weiß, was du meinst, aber trotzdem müssen wir das natürlich gewinnen. Ne? Also das ist vielleicht auch ein bisschen ungerecht, weil dieses Spiel war ja wirklich noch so noch einfacher, noch eine Etage weiter drunter vom Spannungsmoment. Aber also ich weiß nicht, ob das so klar geworden ist, was ich sagen will, aber ich vermute und ich fürchte, dass wenn dieses Reibelement, wenn dieses auch vielleicht auch Feindbild oder so Wolfsburg, wenn das noch weiter verschwindet und es ist, glaube ich, auch weg, dann braucht der Verein irgendwie eine neue Identität. Und das kann vielleicht auch was Gutes sein, weil das auch eine Emanzipation vielleicht irgendwann mal bedeutet von diesem, ach, das ist nur der VW-Club. Aber das ist ein Weg, der vielleicht auch noch durch ein paar Täler geht, die dann vielleicht auch nicht mehr unbedingt erste Bundesliga heißen müssen. Ja, das wäre natürlich sehr schade. Kannst du dir vorstellen, dass ich das noch ein Stückchen anders sehe? Aber es ist gut, wenn man nochmal von außen dann nochmal so einen Blick reinbekommt und das mit der Anführungsstrichen neuen Identität. Ich bin ja halt ja sowieso nicht so viel davon, da als Feindbild zu fungieren, beziehungsweise habe selber mal gesagt, wenn Leipzig erstmal da ist, dann sind wir nicht mehr der Darth Vader des deutschen Fußballs. Ja. Das ist schon mal ganz gut und letztendlich, solange wir auch jetzt auch schon dabei sind, ist ja auch schon ein paar Jährchen, ne? über 20 Jahre, da kann man auch durchaus dann vielleicht auch als anderer Verein nach auch wahrgenommen werden. Wenn wir aufs Sportliche gucken, was erwartest du denn für ein Spiel gegen Wolfsburg am Freitag? Also ich würde jetzt nicht sagen, es wird ein Spiel sein, das in Erinnerung bleibt. Wahrscheinlich kein Hochgeräte, aber auch kein 0-0. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Borussia nach diesem 1-5 eher ängstlich in die Partie gehen wird und die Wolfsburger, wenn sie diese Chance nutzen, könnte ich mir ein frühes Gegentor relativ gut vorstellen. Und was natürlich diesen Angstfaktor der Heimmannschaft eher noch verstärken wird. Also ich glaube, wenn das passiert, und das kann ich mir vorstellen, dann ist sogar ein Auswärtssieg drin. Weil Borussia ist im Moment wirklich einfach verunsichert. Gut, das geht den Wolfsburgern nicht groß anders wahrscheinlich. Aber also auch dieser Sieg jetzt von Gladbach gegen Hertha 2-1 in der Vorwoche, halt so ein unfassbarer Duselsieg. Also die lagen auch 0-1 lange hinten und haben in der letzten Minute noch auch mit Hilfe von Videobeweis und Schiedsrichter und hin und her haben sie noch diesen Heimsieg sich also erarbeitet, kann man ja auch nicht sagen. Mir fehlt da wahrscheinlich sogar das Verb dazu. Erzwungen. Erzwungen würde man ja auch eigentlich sagen, wenn sie es wirklich wollten, so, ne? Also in dem Fall war es wirklich Glück und Zufall. Also der Bayern-Dusel war mal kurz am Niederrhein. Also ich glaube, im Moment ist einfach bei der Borussia, obwohl man ja sagen kann, wie ich eben schon anfangs andeutete, dass sie tatsächlich noch Fünfter werden könnten, was ja irre ist eigentlich. Und was auch ein bisschen was eben über die Liga aussagt, ist es so, dass der Druck, dass man vielleicht auch sagen kann, das ist jetzt die letzte Chance, um wirklich dann nochmal auf die Europaplätze zu springen, wird groß sein. Also ich denke, dass Wolfsburg eine echte, reelle Chance hat. Und das heißt abschließend mit einem Tipp von deiner Seite? Naja, da ich ja gerne gegen die Borussia tippe, um dann am Ende wenigstens sagen zu können, ich habe wenigstens gerne richtig getippt, sage ich tatsächlich 0-1. Ja, ich glaube, du bist der erste Kombinationsspiel eines anderen Vereins, der gegen seinen Verein wettet, wenn es gegen Wolfsburg geht. Da habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Sehr schön, aber soll mir natürlich recht sein. Das war Peter Ahrens, seines Zeichens Redakteur bei Spiegel Online und ja, wie wir gehört haben, Fan und Experte für die Borussia vom Niederrhein. Und ich danke dir für das Gespräch. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Heute auch mal wieder ein kurzer. Was haben Wolken und Eintracht Braunschweig-Fans gemeinsam? Ja, wenn sie sich verziehen, kann es noch ein schöner Tag werden. Faninfos. Für das letzte Heimspiel gegen Köln, da läuft der exklusive Vorverkauf seit Dienstag für Dauerkarteninhaber und Wölfe-Club-Mitglieder. Und was ganz interessant ist, beziehungsweise noch wichtig letztendlich auch, dass ja, das Stadion mit Ausnahme des Gästesektors gegen Köln als VfL-Heimbereich deklariert worden ist. Das heißt, Gästefans gibt es nur im Gästesektor und auch dort ist nur das Tragen von Fan-Utensilien erlaubt. Und wer mit was anderem oder wer in andere Bereiche rein will, mit Schal, Trikot etc., der erhält da keinen Zutritt, auch bei gültiger Eintrittskarte. Also ähnliche Situation wie bei der Relegation damals gegen Braunschweig. Fanbereich oder Heimbereich ist fast das ganze Stadion gegen Köln, Ausnahme der Gästeblock. Die meisten werden es mitbekommen haben, VfL hat ja einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden, Frank Witter, Finanzvorstand bei VW, nimmt die Nachfolge an von Dr. Francisco Javier Garcia Sanz. Und der Herr Witter ist ein alter Fußballverrückter, hätte ich fast gesagt. Hat selber mal in der zweiten Liga gespielt bei OSV Hannover. Und ja, hatte ich schon mal gepostet, ja, wir können es gebrauchen, glückliche Hand für die kommenden Entscheidungen. Und ja, bin mal sehr gespannt, wie sich dann auch der neue Aufsichtsratschef entsprechend auch äußern wird, was mit dem VfL Wolfsburg in Zukunft dann auch passieren soll. Und auch für die Wölfinnen richtig spannende Wochen, sind ja zum vierten Mal in Folge ins Pokalfinale eingezogen. Findet ja auch in Köln statt am 19. Mai, soweit ich das weiß. Und ja, drücken natürlich wieder die Daumen, dass es klappt. Und dann am Sonntag, 29.04. ist das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Chelsea. Und das wäre auch ein Hammerding, wenn unsere Frauen es da schaffen, wieder ins Finale einzuziehen und dann tatsächlich auch noch die Chance aufs Triple haben. Also Sonntag, 29.04. 17.30 in der AOK-Arena, im AOK-Stadion. Da geht gerne alle hin und unterstützt die Frauen. Die Mädels haben es echt verdient. Und da das Wölferadio auch Kultursender ist, habt ihr was anderes gedacht oder was? Ja, Wölferadio, das einzige Fanradio, was auch Kultursender ist. Gut, gibt auch jetzt ganz anderes beim VfL, aber egal. Wollt eigentlich auf eine Veranstaltung hinweisen. 15. Mai, Theater Wolfsburg, 19 Uhr. Eine Fußballveranstaltung, in Anführungsstrichen, mit ernstem Hintergrund. Stück mit dem Namen Jula, handelt von Julius Hirsch, siebenfacher deutscher Nationalstürmer aus der Vorkriegszeit, der Jahre später nach Auschwitz deportiert worden ist von den Nazis und ermordet wurde. Die Geschichte kommt auf die Bühne und ja, dann im Theater Wolfsburg zu sehen. Also wer auch mal was anderes außer dem normalen Fußballalltag wünscht, ist da sicherlich gut aufgehoben. Und damit sind wir mit dem Wölferadio auch schon wieder am Ende. Und diese, aber nur für diese Woche, ne? Wollen wir festhalten. Und Leute, wir packen das in Gladbach. Wir kommen nicht in die Relegation und wir steigen auch nicht ab. Und ich sage das auch immer wieder an dieser Stelle. Ich habe jetzt keine Lust mehr, wie am Anfang auch schon gesagt, mehr irgendwie einen abzuzittern und so weiter. Jetzt werden wir da noch die, was ich was, 5, 6 Punkte holen, die noch nötig sind. Und dann bleiben wir drin und dann ist der Drops gelutscht. Und dann gucken wir mal weiter und dann atmen wir nochmal ganz, ganz tief durch. Und dann ja, gucken wir mit Vorfreude auch auf die nächste Saison. So muss es sein. Und ich hoffe, da sind auch ganz, ganz viele mit dabei am Freitag in Gladbach. Und ansonsten, ja, ich bin auch da. Könnt mich gerne noch ansprechen, Bier ausgeben oder sonst irgendwas. Da bin ich ja immer für zu haben. Und ansonsten, ja, hören wir uns dann gegen den HSV wieder, bin ich auch in Wolfsburg, kommentiere wieder mit zusammen mit André Vogt, einem neuen Co-Moderator, nicht weil der Malte so schlecht war, sondern weil wir das so abgesprochen hatten. Und wer dann das Spiel gegen den HSV, was hoffentlich eine volle Hütte hat und wie gesagt, wer dann entweder ins Stadion kommt, das ist ganz, ganz wichtig, dann kann er das Spiel verfolgen, aber wer es nicht schafft, dann auch gerne über Wölferadio Arena Live, da sage ich dann aber auch in der kommenden Woche noch ein bisschen mehr zu. Ja, soweit war es von mir, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer eure Kritik, eure Anregungen unten in die Kommentare bei Wolfsblog, bei Facebook, sonst wo. Könnt ihr alles gerne reinschreiben, Rauchzeichen, Flaschenpost, alles auch in Ordnung. Und ja, ich hoffe, soweit hat es euch dann gefallen. Und ihr wisst ja, was ich sage an dieser Stelle. Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Ich kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL.